Maurice Blanchons Leben und Werk steht im Zeichen der Paradoxie. Als er starb, war es, als wäre er, der Zeit seines Lebens unfassbar blieb, erst recht zum Leben erwacht. Kein Feuilleton, das etwas auf sich hält, das ihn nicht ausführlich gewürdigt hätte. Doch so angesehen, so prägend der Literaturtheoretiker Maurice Blanchon ist, so unbekannt ist er in Deutschland bisweilen als Erzähler geblieben. Wir senden heute den ersten Teil der Produktion Aminadab nach seinem zweiten Roman, den er 1942 veröffentlichte. Sie können die insgesamt drei Teile umfassende Produktion bereits online finden, in der Deutschlandfunk-App oder in unserem Hörspiel-Podcast. Dort finden Sie auch eine Begleitsendung zur Produktion. In dieser Begleitsendung geht es zum einen um die Literaturtheorie Blanchons und zum anderen um seine Biografie. So sind seine politischen Entscheidungen in den 1930er Jahren, die ihn mit dem Antikommunismus und der antiparlamentarischen Rechten verbunden haben, Gegenstand vieler Debatten. Darüber und über Zugänge zu Aminadab sprechen in dieser Begleitsendung unter anderem der Bearbeiter und Regisseur Klaus Buhlert, die Literaturwissenschaftlerin Professor Dr. Martina Bengert und Dr. Markus Zöhlen. Blanchon gilt als einer der wenigen Schriftsteller der europäischen Moderne, die sich selbst hinter ihrem Werk fast völlig zum Verschwinden gebracht haben. Aus seinem Privatleben ist nicht viel mehr bekannt geworden als seine Privatadresse. Er wurde 1907 geboren und starb 2003. Er war Journalist, Literaturtheoretiker und Schriftsteller. Blanchon hatte bedeutenden Einfluss auf das französische Geistesleben und insbesondere den Poststrukturalismus. Seine Schriften galten mehr als einer Generation französischer Denker als Bereicherung. Genannt seien nur Sartre, Foucault, Deleuze, Derrida oder auch Nancy. Bereichernd sind diese Schriften nicht, weil sie ergebnishaft Wissen vermitteln, sondern weil die Lektüre den Leser in einen Strudel verunsichernder Selbstaufgabe zieht. Diese Texte zu lesen bedeutet gewissermaßen auch zu verstehen, wie die Literatur auf die Philosophie einwirken kann. Und zwar in dem Maße, wie sie die Philosophie selbst in Frage stellt, indem sie eine andere, literarische Denkweise offenlegt. Das Setting der Geschichte von Aminadab ist zunächst überschaubar. Ein Mann namens Thomas betritt ein Haus, nachdem ihm eine Frau auf der gegenüberliegenden Straßenseite vermeintlich ein Zeichen gegeben hat, einzutreten. Doch zunehmend labyrinthisch erweist sich mit jedem Satz das Innere dieses Hauses. Sowohl der Zugang zu höheren Etagen, einzelnen Zimmern bleibt unklar, als auch die Funktionen der Hausbewohner, die mal Diener, mal Mieter, mal Kranke sind. Blanchons Sätze sind Spektralanalysen, in denen auch entlegenste Aspekte plötzlich aus dem Dunkel leuchten. Als souveräner Sprachmetaphysiker fügt er das Zergliederte wieder zu einer bisher unbekannten, uns aber zwiespältig vertrauten Welt zusammen. Diese Welt, die Blanchot in seinem Text erschafft, erinnert mit ihren zahlreichen Verordnungen an Kafka, wagt sich aber doch deutlich weiter ins Obskure vor. Darauf hat auch Jean-Paul Sartre hingewiesen, der in Blanchons Roman ein Zeichen des Desasters sah, das die Geschichte des 20. Jahrhunderts kennzeichnet. Die Praxis des Erzählers Blanchot ist der eine Schritt über die Literatur hinaus, in ein Jenseits auch der alltäglichen Erfahrung, in einen Raum, den erst die Sprache eröffnet, der aber durch Sprache nicht mehr fassbar ist. Zu Aminadab schrieb Jean Paulhan, der Lektor bei Gallimard und Herausgeber der Nouvelle Revue Française seiner Zeit, Blanchots Romane seien vor allem wahr, aber auch schwer zugänglich. Die Bemerkung ist auch auf die Struktur des Romans zu beziehen. Obwohl die einzelnen Passagen auseinander hervorgehen, bilden sie doch keinen Zusammenhang. Sie fügen sich nicht zu einem Ganzen. Es gibt keine weitläufigen Handlungen und keine narrativen Spannungsbögen, auch keine essayistischen Exkurse. Gleichwohl gibt es eine reflexive Dimension, die allerdings aus dem Erzählten und Beschriebenen selbst hervorgeht. Diese stellt nicht referenziell mimetisch dar. Es entwickelt vielmehr die Form eines literarischen Denkens in Gestalt der Literatur. Lässt man sich darauf ein, erhält man Zugang zu dem, was Blanchot in einem seiner Essaybände den literarischen Raum genannt hat. In ihm gibt es Regeln und Gesetze, deren Logik und Dynamik allenfalls nicht denen der rationalen Vernunft folgen. Aminadab von Maurice Blanchot. Erster Teil. Es ist heller Tag. Thomas, der bis dahin allein gewesen war, sieht mit Freude einen Mann von stämmiger Erscheinung, damit beschäftigt, gemächlich vor seiner Tür zu kehren. Das Haus gegenüber erwacht gerade. Die Fensterläden schlagen und Fenster öffnen sich. Man blickt in kleine Räume, die wohl als Schlafzimmer oder auch als Küchen dienen und einen unordentlichen Anblick bieten. Hinter einem der Fenster nähern sich Schatten. Man kann es nicht so gut erkennen, doch als eine Tür zum helleren Vorraum aufschlägt, fällt Licht auf ein junges Paar, das aufrecht hinter den Vorhängen steht. Thomas sieht unauffällig hinüber. Der junge Mann am Fenster oben denkt wohl, dass er gemeint ist und stützt sich auf die Fensterbank. Das junge Mädchen daneben gibt ein kleines Zeichen mit der Hand, das wie eine Einladung ist, um danach das Fenster zu schließen und so den Raum wieder in Dunkelheit zu tauchen. Kann man diese Geste als Aufforderung betrachten? Gab ihm das junge Mädchen am Fenster ein Zeichen? Erst blieb Thomas zögerlich, aber entschied sich dann, die Straße zu überqueren, um ins Haus einzutreten. Nach seiner Beobachtung musste sich das Zimmer in der dritten Etage befinden, vielleicht sogar höher. Drüben fand er eine Tür, über der in groben Lettern geschrieben stand: Der Eingang ist hier. Der Eingang? Also dort. Aber nach einigen Augenblicken geduldigen Wartens wurde er vom Lärm eines heftigen Streites im Haus überrascht, der gerade auszubrechen schien. Es waren Schreie, die gleichzeitig genauso rau wie schrill waren und auch erstickt klangen. Thomas konnte sich nicht erinnern, jemals so etwas gehört zu haben. Ihm war es auch unangenehm, Zeuge einer solchen Szene zu sein, und er fragte in dem Getöse, ob man eintreten könne. Niemand antwortete. Doch still war es geworden. Eine seltsame Stille. Er zog seinen Mantel aus, faltete ihn sorgfältig, um ihn dann, nachdem er sich auf dem Boden ausgestreckt hatte, als Kissen unter den Kopf zu schieben. Er wartete jetzt ab, verspürte seine wachsende Müdigkeit und schlief dann ein. Als er wieder wach wurde, hatte sich nichts verändert. Er hob den Kopf, stützte sich auf die Ellenbogen und horchte. Die Stille war nicht unangenehm, aber sie ließ sich nicht durchdringen. Sie war weder feindselig, noch war sie ungewöhnlich. Auf der Türschwelle bemerkte Thomas einen Mann mit zerzaustem Haar und trüben Augen, der ihn offenbar erwartete. »Was?« fragte er sich unangenehm überrascht. »Ist das der Mann, den man zu mir schickt?« Dennoch stand er auf, schüttelte den Mantel aus, versuchte vergeblich, dessen Falten zu glätten. Dann machte er Anstalten, hier einzutreten. Der Wächter ließ ihn ein paar Schritte gehen und schien seine Absicht erst zu verstehen, als Thomas direkt vor ihm stand, bereit, ihn etwas anzurempeln, um so vorbeizukommen. Er legte aber mit schüchterner Geste die Hand auf seinen Arm. Sie standen so nah beieinander, dass man sie hätte verwechseln können. Thomas war der Größere. So aus der Nähe sah dieser Wächter kränklich aus. Unschön. Seine Augen zitterten. Sein Anzug war geflickt und hinterließ einen unangenehmen, verwahrlosten Eindruck. Solche Fetzen waren nicht wirklich als Teile einer Uniform anzuerkennen. Die Tür zum Haus war nur angelehnt. Man sah Stufen einer Treppe, die in einen finsteren Bereich nach unten führte. Zwei oder drei Stufen konnte man noch erahnen. Weiter reichte das Licht nicht. Thomas zog ein paar Münzen aus seiner Tasche, ließ sie von einer in die andere Hand wandern, wobei er aus den Augenwinkeln beobachtete, ob das Angebot angenommen würde. Doch sein Gesprächspartner streckte flink die Hand aus und warf die Münzen dann in seine einzig unbeschädigte Jackentasche. Eine sehr weite und tiefe Tasche, die von verblichenen Goldtressen gesäumt war. Dennoch versperrte er Thomas weiter den Weg. Er tat das ohne Autorität und ohne Überzeugung, hielt sich dabei aber hartnäckig am Türstock fest. Und um vorbeizukommen, hätte man Gewalt anwenden müssen. Das wäre unangenehm, dachte Thomas. Vielleicht wollte der Mann auf dem Weg, den sie gemeinsam zurücklegen würden, nur als Erster vorangehen. Ein Wort von Thomas regelte die Sache. Ist das da die Treppe, um nach oben in die dritte Etage zu gelangen? Nachdem er nachgedacht hatte, antwortete der Wächter mit einer ausweichenden Geste, drehte sich um und setzte die Tür aufstoßend den Fuß auf die erste Stufe. »Sind Sie hier der Pförtner?« fragte Thomas den Mann. »Ja«, wurde mit einem Nicken geantwortet. »Wohin wollen Sie denn? Suchen Sie jemanden?« Thomas schwieg. Obwohl er vom Verhör nicht überrascht war, eher erleichtert festzustellen, dass man ihn hier nicht unbeachtet ließ. Wohin wollte er denn? Wie konnte er seine Anwesenheit hier erklären? »Warum horchen Sie mich aus?«, fragte er zurück. »Ist es hier im Haus nicht erlaubt, frei zu kommen und frei zu gehen?« Der Pförtner hob überrascht den Kopf. »Natürlich«, antwortete er in seiner tiefen Stimme. »Jeder kann eintreten, wenn er Grund hat zu kommen. Wer hier zur Miete wohnt, macht, was er will und ist doch niemandem Rechenschaft schuldig. Vorausgesetzt wohlgemerkt, dass die Vorschriften eingehalten werden.« Thomas entgegnete lebhaft, »Ich kann also Mieter hier werden?« »Ja«, antwortete der Wächter. »Dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Für die Vermietung bin ich zuständig.« Dieser Pförtner war also gar keine so unbedeutende Person. Er drückte in diesem Moment gerade die Tür zu, die sich sanft hinter ihnen schloss. »Vor allem anderen müssen Sie mir zunächst Ihren Namen verraten.« Er sprach höflich. Welche Zuvorkommenheit im Umgang. Thomas stützte sich auf den Arm, der ihm geboten wurde, und machte einen Schritt nach unten. Sein Begleiter half ihm, und beide stiegen schnell die Stufen bis zu einem kreisrunden Vorraum hinunter, an dessen Decke eine halb abgeschirmte Lampe leuchtete. Niemand war da. Man hatte sogar den Eindruck, dass noch nie jemand hierher gekommen war. Obwohl auf dem Stuhl eine Mütze mit schönen Goldtressen verziert, abgelegt war. Der Raum ist klein. An den Wänden hängen Gemälde. Die sind mit solcher Genauigkeit gemalt, dass man, obwohl jedes Bild groß genug scheint, ganz nah herantreten muss, um neben dem Gesamteindruck auch alle Einzelheiten zu erkennen. Jedes der Bilder stellt ein Zimmer dar, manchmal sogar eine ganze Wohnung. Anstelle der unmittelbaren Abbildung eines Gegenstandes hat die Einfalt des Ausführenden hin und wieder ein grobes und vages Symbol auf die Leinwand gesetzt. Anstelle der Lampe, die nachts brennen soll, gibt es eine Sonne. Fenster fehlen, doch alles, was man durch die Fenster hätte sehen können, die Straße, die Boutiquen gegenüber und weiter entfernt, die Bäume eines öffentlichen Platzes sind dafür naturgetreu auf die Wand gemalt. Ich sehe, dass Sie sich für unsere Zimmer interessieren. Wählen Sie am besten gleich aus, welches Sie wünschen. Das hier waren also die Zimmer des Hauses. Thomas täuschte aus Höflichkeit vor, die Bilder mit lebhafterer Freude zu mustern, nun da er ihre Bedeutung kannte. Sein guter Wille schien den Wächter aber nicht zufriedenzustellen, der sich gewissen Gemälden näherte und sie dann barsch der Wand zudrehte. Thomas war verdrossen und überrascht. Ausgerechnet die Gemälde, die er nun nicht mehr sah, waren die, welche er gerne näher betrachtet hätte. Ich glaube, dass Sie mich ein wenig drängen, oder? Und gerade wollte er eins der Bilder wieder umdrehen, als ihn der Wächter mit schneller Geste aufhielt, wobei er schrie, die sind vermietet. Handelte es sich nun um die Gemälde oder um die Wohnung, die diese Gemälde zeigten? Das konnte jetzt aber nicht mehr geklärt werden. Thomas hatte gerade genug Zeit, zurückzuweichen, um einen brutalen Zusammenstoß mit dem Wächter zu vermeiden, der sich aber schließlich doch abwendete, um etwas weiter an einem kleinen weißen Möbelstück aus Holz Halt zu machen. Dort öffnete er die Lade und zog ein Heft mit weißem Etikett heraus. Das ist jetzt klar, dachte Thomas. Ja, der Name musste natürlich aufgeschrieben werden, damit alles seine Ordnung hatte. Der Wächter öffnete also das Heft, in dem aber alle Seiten weiß waren, und blätterte langsam, obwohl niemand besser als er wissen musste, dass nichts darin zu finden war. Manchmal folgte er mit dem Finger einer nicht geschriebenen Zeile, oder er kehrte wieder zu bereits gelesenen Seiten zurück und schien diese mit einem neuen Abschnitt, den sie erhellen sollten oder dem sie widersprachen, zu vergleichen. Aber das Warten hier im kleinen Saal wurde bald unangenehm. Mangel an Luft, Fehlen von Raum, der beklemmende Eindruck von Wänden, die überall so eng standen, das nahm dem hübschen und winzigen Raum hier schnell den ganzen Reiz. Thomas war gezwungen, seine Jacke aufzuknöpfen. Dann riss er sich auch noch den Kragen herunter, glitt über die Brieftasche und, trotz solcher Bemühungen, ein wenig Würde zu bewahren, gab er sich schließlich einer elenden Haltung hin. Der Wächter beeilte sich nun, ihm zu Hilfe zu kommen. Warum agiert der Wächter aber so ungeschickt? Beim Versuch, Thomas am Fallen zu hindern, verliert er nämlich sein Gleichgewicht und muss sich an Thomas festhalten. Wobei dieser halb erdrückt wird und dann schließlich droht, von der Hand des Wächters, die seinen Hals gepackt hat, ganz und gar erstickt zu werden. Der Vorfall dauerte nur wenige Augenblicke. Aber noch nie hatte Thomas den Wächter so nah verspürt. Diese Berührung war ihm unangenehm. Vor allem der Geruch wurde zunehmend unerträglich. Thomas hatte den Eindruck, mit einem Gegner zu kämpfen, der sich an ihn presste und hartnäckig verweigerte, ihn wieder loszulassen. Deshalb drehte er sich sofort zur Tür, um dann in einen großen Nebenraum einzutreten, den helles Licht erleuchtete. Dieser Raum hier war ganz anders als der, den er eben verlassen hatte. Über allem lag der Glanz von Luxus und Reichtum. Eine riesige Staffelei mit Leinwand unterteilte den Raum. Und wer hier eintrat, fragte sich gleich, wie er jemals dieses Netz von Seilen überwinden konnte, diesen Berg von Hockern und Geräten aller Art, welcher in der Raummitte eine große Barrikade bildete. Alles verströmte den unangenehmen Geruch von ranzigem Öl. Man hatte auch nicht den Eindruck von sympathischer Unordnung, wie sie manchmal bei abgebrochenen Arbeiten dieser Art anzutreffen war. Thomas schaute genauer auf die Leinwand vor ihm. Ein Gemälde, das, wie auch all die anderen Bilder, ein möbliertes Zimmer darstellte, und zwar genau das Zimmer, in dem er sich nun befand. Man hatte fast den Eindruck, das Zimmer hier nicht mehr vom Gemälde dort unterscheiden zu können. Allein die Farben fehlten noch. Thomas sprang auf und fast wieder wäre er gegen den Wächter gestoßen. Der war also noch hier. Sobald er ihn bemerkte, schrie er los: Wer sind Sie? So überrascht, beinahe entsetzt war er von der Veränderung, die sich an dessen Gestalt vollzogen hatte. Er trug einen großen grauen Kittel. Die Missbildungen seines Körpers waren kaum noch zu erkennen. Thomas glaubte fast, er würde diese Gestalt jetzt wiedererkennen. Doch wann sollte er sie denn jemals vorher gesehen haben? Das dort ist das Gemälde, sagte der Maler. Wir werden jetzt beginnen. Wollen Sie stehen bleiben oder ziehen Sie es vor, sich auf den Divan darzulegen? Die Arbeit dauert nicht lange, aber ich habe bemerkt, dass Sie zu Unwohlsein neigen. Lassen Sie sich also hinüberführen. Thomas zögert, trotz seiner Müdigkeit, diesen Rat zu befolgen. Der Raum hier war so überfüllt. Als er einen Schritt zurück macht, rutscht er auf den Öllachen aus und kann nur verhindern, hinzufallen, indem er sich am Arm des Wächters festhält. Endlich beim Divan angekommen, stürzte Thomas mehr auf die samtbezogene Lagerstatt. So heftig war der Aufprall, dass er dort reglos liegen blieb. Der Wächter fasste ihn unter die Arme und richtete ihn wieder auf, wobei er gegen einen Berg von Kissen gedrückt wurde, die anscheinend als Dekoration bereit lagen. Thomas empfand ein seltsames Wohlbefinden. Ja, weil das Licht des Scheinwerfers sanft den Körper umspülte, ihm so erneut die Form einer Erinnerung verlieh und alles hier so überaus leicht erscheinen ließ. Thomas versuchte, die Augen zu schließen. Aber der Maler rief: Sind Sie müde? Können Sie nicht für ein paar Augenblicke dasitzen, ohne die Augen abzuwenden? Meine Aufgabe wird dadurch nicht gerade erleichtert. Für kurze Zeit arbeitete er nun mit großem Eifer am Gemälde, ohne sich allerdings um sein Modell zu kümmern. Thomas gab schließlich seiner leichten Schläfrigkeit nach, achtete aber weiter darauf, die Augen offen zu halten, um seinen Peiniger weiter mit trübem Blick anzustarren. Das ist geschafft, rief der Maler. Jetzt sind Sie dran. Sobald Sie Ihr Wort gesagt haben, sind wir fertig. Man zog ihn also zu Rate. Thomas, erstarrt und unglücklich, sah einige Zentimeter vor seinem Gesicht die Leinwand, die man ihm als vollendet darbot. Vollendet? Vor allem konnte man sehen, dass die vorher so klare Skizze an vielen Stellen durch Flecken verschmutzt und der Divan recht linkisch abgebildet worden war. Den Maler jedoch hinderte es nicht daran, zufrieden zu sein. Mit außergewöhnlicher Fröhlichkeit zeigte der mit dem Finger auf gewisse Details, als wären sie Ausdruck seiner einmaligen Kunst. Man sah ihn kommen und wieder gehen, das Gemälde mit ausgestreckten Armen tragend, es ins Licht stellend, dann wieder zurück in den Schatten werfend. Da klopfte es bereits an der Tür und er antwortete schreiend: Moment, ich komme. Ja, ich komme auch. Thomas rief so, als habe er hier ebenfalls ein Wörtchen mitzureden. Die Tür wurde aber nicht gleich geöffnet. Ein Geräusch von Schlüsseln, oder es war ein ganzer Schlüsselbund, hallte nahe der Wand wieder. Man konnte eher den Eindruck bekommen, der Besucher amüsiere sich draußen gerade mit seinen Schlüsseln, hätte aber noch nicht die Absicht, sich ihrer zu bedienen. Das Spiel dauerte eine ganze Weile. Als der Besucher draußen den Metallhaufen schließlich fallen ließ, der mit Gerassel wieder vom Boden abprallte. Hallo? Wer ist denn da? Thomas öffnete und überraschte einen jungen Mann, der die Eisenwerkzeuge gerade wieder vom Boden aufsammeln wollte. Ja, da steht also dieser stämmige Kerl in der Tür. Noch jung und von vorteilhaftem Aussehen. Er scheint aber nicht sehr zufrieden. Der Mann umschließt mit schnellen, geschickten Handbewegungen eines von Thomas' Handgelenken, das von jetzt an in einer Handschelle steckt. Thomas spürt die kalte Berührung der Kette und des Stahls auf der nackten Haut. Er leistet keinen Widerstand. Das musste geschehen, sagt er sich und folgt danach dem jungen Mann, der ihn in einen finsteren Gang mitschleppt. Plötzlich der Klang einer Glocke, direkt über der Tür. Er hebt den Kopf. Kein Grund zu glauben, das Signal sei für ihn bestimmt. Man sieht nur, wie diese Glocke über der Tür hin und her schwankt. Dann ist sie stumm. Aber wer hat sie in Schwingung versetzt? Ja, wer? Der Wächter ließ ihm keine Zeit zum Nachdenken. Er nahm den Schlüssel, den er ins Schloss der Tür einführte, um sie dann mit dem Fuß aufzudrücken. Thomas blickte in ein gewöhnliches Zimmer, sorgfältig möbliert und angenehm beleuchtet. Der Luxus bestand aus zwei Sesseln und zwei Betten, die nebeneinander standen. Drüben in der Wandmitte hing noch ein Gemälde, das Thomas gefiel und das er genauer betrachten wollte, sobald etwas Muße war. Gerade aber schloss der Wächter die Zimmertür hinter sich und verschwand. Thomas war in einen der Sessel gefallen, während sein Begleiter schüchtern neben ihm Platz nahm. Es scheint so, als ob das Licht gerade abnehmen würde. Oder als ob irgendetwas in der Luft liegt, das die Strahlen hier absorbiert. So als wäre die Nacht durch die Atmosphäre gedrungen und befindet sich jetzt nur noch als eine Art Gefühl dort. Ein Gefühl, das Dunkelheit hervorgebracht hätte. Würde sie denn herrschen? Thomas stand mühsam auf und ließ sich auf die Schlafstatt fallen, dabei seinen jungen Begleiter mitreißend, der einige Minuten lang versuchte, sein Gleichgewicht zu finden. Er kugelte über sich selbst, um die verdrehte Hand aus einer unbequemen Position zu befreien und versuchte dann über Thomas' Körper hinweg das zweite Bett zu erreichen. Schließlich blieb er auf den Knien hocken, seinen Kopf unter Decken versteckt. Zu seiner großen Überraschung konnte Thomas keinen Schlaf finden. Er versuchte, sich auf die Seite zu drehen, doch der Mann, an den er gekettet war, störte. Der schlief einen schweren Schlaf und gab sanftes Schnarchen von sich. Nachdem Thomas ihn heftig geschüttelt hatte, stellte er ihm die Frage: Wer von uns ist der Gefangene? Dann half er ihm, mit der freien Hand die Decken zurückzuwerfen. Einmal befreit, kam der junge Mann langsam zum Vorschein, indem er sich auf beide Unterarme stützte, so als wäre er bereit, loszuspringen. Sein Kopf scheint direkt zwischen den Schultern hervorzukommen. Das, was Thomas für Schwellungen und Narben hielt, sind die Spuren eines zweiten Gesichts, die ein Tätowierer wahrscheinlich auf den Rat eines Künstlers hin entworfen hat, um auf dem Gesicht selbst das Porträt seines Gesichts nachzuzeichnen. Es gibt aber etliche Fehler. Zum Beispiel sind die Augen nicht gleich und eines, nämlich jenes, das unter dem rechten Auge tätowiert ist, scheint embryonal. Während das andere sich auf der linken Hälfte der Stirn auf übertriebene Weise entfaltet. Betrachtet man den Sträfling von vorn, sieht man nur grob geformte Züge. Doch wendet man den Kopf schnell von links nach rechts, ohne dabei aufzuhören, den Mund anzuschauen, so erkennt man Züge voller Feinheit, die wie der Abglanz alter Schönheit wirken. Ja. So wie der Abglanz einer alten Schönheit. Er kam diesem Gesicht so nahe, dass er es fast berührte. Seinen strengen und lauen Duft roch. Nach einiger Zeit gab er dann der Müdigkeit nach und hielt seine Wange gegen die ihm dargebotene gedrückt. Sie waren wie eine Einheit, einer mit dem anderen verwachsen. Solche Intimität hatte ihre Nachteile, denn es lag etwas Lästiges in diesem Verschlungensein, dass sie zwang, ihren Atem zu vermischen und ihre beiden Körper in angestrengter Vereinigung verband. Thomas richtete seine Augen aufs Gemälde vorn an der Wand, das ihn bereits zuvor angezogen hatte. »Was ist das für ein Porträt?« fragte er. »Es war das Porträt einer jungen Frau, von der man nur eine Hälfte des Gesichts sah. Die andere Seite war beinahe ausgelöscht.« Das war nun der Moment, um sich nach vorn zu beugen und genauer zu betrachten. Da vernahm Thomas ein Stöhnen des jungen Mannes. »Kannst du mir nicht Platz lassen? Ein bisschen Luft?« »Lass mich doch Luft holen«, sagte die Stimme, mühselig. »Deine Gesellschaft ist nicht sehr angenehm.« »Oder hast du Vergnügen am Foltern?« »Wieso? Warum glaubst du das? Erzähle mir lieber von diesem Porträt da drüben.« Der junge Mann hob den Kopf und versuchte, Thomas anzusehen, wie um in seinen Augen den verborgenen Sinn der Frage zu entdecken. Doch die Situation war nicht mehr die gleiche, seitdem Worte gewechselt worden waren. »Gut, dann werde ich dir über das Porträt erzählen.« »Das ist das Porträt einer jungen Frau, oder?« »Ja. Das Zimmer hier ist übrigens eines der schönsten im ganzen Haus. Man hat es an nichts fehlen lassen, damit du hier Erholung finden kannst.« Thomas hatte mit den Augen zunächst die Worte auf den Lippen seines Begleiters verfolgt. Jetzt flackerte sein Blick und er starrte wieder auf dieses Bild dort an der Wand. Das berühmte Porträt. Das ist es also, das berühmte Porträt. Einmal vom Gemälde angezogen, kann Thomas sich nicht mehr davon entfernen. Wer ist das? Thomas hebt die Hand, doch das Bild ist matt geworden und verblasst dann. Alles ist finster. Auch die Lampen scheinen ohne Grund zu erlöschen. Man sieht noch die großen Möbel. Alle kleineren Details aber, die ihre Bedeutung hatten, werden undeutlich. Thomas fragt, warum hältst du denn die Lampen nicht in Stand? Er wird zornig und schlägt seinen Begleiter mit der freien Hand. Das Licht erlischt jetzt ganz. Thomas fühlte sich einsam, als hätte er nie einen Begleiter gehabt. Er löste die Umarmung und streckte sich wieder auf dem Bett aus. Auch um seinen linken Knöchel spürte er jetzt einen Ring, ein fein ausgefeilter Ring, den ein anderer Gröberer mit dem Bein des jungen Mannes verband. Aufgrund dieser neuen Fessel blieb seine Position unbequem. Doch das nahm er jetzt kaum wahr. Sein Begleiter wollte die Unterhaltung neu beleben, indem er anfing, über das Haus zu berichten. Sollte Thomas zuhören? Zu einer anderen Zeit hätte er keines seiner Worte versäumt, doch gerade jetzt waren sie ihm nicht verständlich. Ihr Ton nahm ihnen jeglichen Sinn. Keine Bedeutung konnte dem Ausdruck seiner großen Traurigkeit entsprechen. Was für schmerzhafte Worte! Welch Worte einer fortwährenden Not! Schon. Weg da! Ich zuerst. Verschwinde ja mit der Hände. Mit ein paar diskreten Schlägen wurde am nächsten Morgen an die Zimmertür geklopft. Los, eintreten, sagte jemand im Flur. Dann schlug die Tür auf und mit Schwung versuchten drei Männer einzudringen, wobei sie sich halb ernst, halb aus Spaß um ausreichend Platz stritten, um dann schließlich Arm in Arm ins Zimmer zu drängen. Jeder trug eine Nummer am Knopfloch seines Jacketts. Und kaum auf der Schwelle haben sie laute Schreie ausgestoßen, die spitz waren und zugleich tief. Sie waren dann auf Thomas' Begleiter losgestürzt, der gerade dabei war, seine Decken zurückzuwerfen. Weg mit dem Pfoten! Weg da! Na, schaut euch den mal an! Alter! Man konnte eine gehörige Tracht Prügel erwarten, doch sobald sie die verschlafene Gestalt des jungen Mannes entdeckt hatten, brachen alle in lautes Lachen aus und begannen vergnügt auf sein vom Schlaf verquollenes Gesicht zu deuten. Schweigend betrachtete Thomas diese drei Männer, die wie Oberkellner gekleidet waren. Und weil sich niemand um ihn kümmerte, erinnerte er alle daran, dass er ja schließlich auch noch hier war. Ich bin der neue Mieter. Und Sie? Gehören Sie zum Personal? Er hatte sehr laut gesprochen und beim Hören machten alle drei einen Satz nach hinten, tauschten unentschlossene Blicke aus. Das Haus, sagten sie im Chor. Das ist Haus! Das Haus! Ja. Vielleicht sind das Leute aus dem Untergeschoss, sagte sich Thomas und sprang vom Bett. Sofort wurde er von den drei Oberkellnern umringt, die sich, gegenseitig wegstoßend, auf einen Sitz stürzten, den sie bereitstellten. Dann aber auf seinen Begleiter, den sie mit Tritten und Faustschlägen vorwärts trieben, bis der anfing zu stöhnen. Genug jetzt! Los! Wir müssen sprechen. Thomas sagt zu Ihnen, ich habe das Haus hier aus Versehen betreten. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Ich ging unten auf der Straße vorbei, als mir jemand ein Zeichen gab. Nur für einen Augenblick wollte ich hier bleiben, doch nun ist meine Lage schwierig geworden. Verstehen Sie? Er erklärt, dass er niemanden hier kennt und dass ihn auch niemand erwartet. Sie verstehen. Meine Situation ist also noch nicht offiziell festgelegt worden. Hier Mieter zu sein, erscheint Thomas gar nicht so schlecht. Aber wird man ihn denn überhaupt aufnehmen? Ja, kann ich die Bedingungen erfüllen? Hätte ich Garantien? Ich habe genug gesehen, um Angst davor zu haben, mich leichtfertig zu verpflichten. Er warf einen schnellen Blick auf seine Zuhörer. Die nickten alle. Sind Sie denn beauftragt, mich irgendwo hinzubringen? Die Männer machten sich Gedanken, so als wollten sie eine gemeinsame Antwort vorbereiten. Dann schwiegen sie aber lieber. Sind Sie denn nicht zu meinen Diensten hier? Sagte Thomas. Sagen Sie schon, wer sind Sie? Alle drei antworteten gemeinsam und streckten dabei ihre Arme aus, um die ein Band, eine Aufschrift in gotischen Lettern lief, eine Losung. Thomas konnte sie jetzt entziffern. Ich diene allein. Wozu können Sie dienen? Fragte Thomas. Dienen? Sie wiederholen es. Wie aus einem Mund. Dienen? Ich diene allein. Einer von Ihnen nimmt aus der Westentasche ein kleines Heft, schlägt es auf einer beliebigen Seite auf und wartet mit dem Stift in der Hand. Sprechen ist nicht Ihre Stärke. Aber der Zweite nähert sich, nachdem er mit gesenktem Blick stehen geblieben war. Unmerklich nahe der Tür, so als wollte er einer unangenehmen Prüfung entkommen. Doch er stößt gegen das Regal und weicht erschrocken vom Lärm der Tassen und Untertassen, die gegeneinander fallen, zurück. Seine Komplizen stürzen ihm entgegen und bringen dabei mit hektischen Handbewegungen zwei große Vasen zu Fall. Alles zerbricht, wobei das Wasser verschüttet wird, das die Vasen enthalten. Der Unfall beunruhigt sie aber gar nicht. Einer erfasst triumphierend Tasse und Untertasse, stellt sie schnell zurück auf den Tisch. Dann rennen sie alle zur Tür und schreien: Los! Los! Zur Küche! Verschwinden wir! Die Tür wurde so heftig zugeschlagen, dass die Glocke wieder zu läuten anfing. Thomas wandte sich dem jungen Mann zu. Kennst du sie? Mit verängstigter Miene schüttelte er den Kopf. Ohne Zeit zu verlieren, stand Thomas auf, um näher ans Fenster heranzukommen. Dann zog er seinen Begleiter mit herüber zum Bett, um ihn so zu zwingen, ihm beim Hinaufsteigen behilflich zu sein. Das war nicht so einfach. Der junge Mann schien verzweifelt und stieß von unten wahrhafte Schreie aus. Warum beklagst du dich denn? Fürchtest du etwas? Das gab es schon zu befürchten. Halt, was machst du? Thomas warf einen Blick auf die Fensterluke, die jetzt beinahe über ihm war, und ohne den erbitterten Widerstand seines Begleiters zu beachten, stieg er aufs zweite Bettgestell. Der Gefangene folgte schließlich. Warum quälst du Man mich? Hörte das Bett unter seinem ungeheuren Gewicht krachen und hatte den Eindruck, dass die Federn brachen und sich dabei krachend entspannten. Ein Heidenlärm war es. Eisenbänder glänzten im Licht. Einige leuchtend polierte Stahlteile waren wie Dolche durchs Bettlaken gedrungen. Thomas betrachtete mit Bestürzung die Reste dieser raffinierten Maschinerie. Man sah es jetzt. Der Gefangene litt ernsthaft. Die Federn waren ihm in die Rippen gedrungen. Er lag auf Messer und Rasierklingen. Blut lief aus seinen Wunden und trocknete langsam. Thomas bedeutete dem Begleiter aber aufzustehen, indem er mit dem Finger oben auf die Fensterluke zeigte, und zog sich dann an seinen Schultern hinauf. Beide waren jetzt so eng vereint, als würden sie nur noch ein einziges Wesen bilden, sich nie wieder trennen können. Durch die Fensterluke sah Thomas deutlich den Teil eines Raumes, mit Ripulin bestrichene Wände sowie den weißen Fußboden. Dieser Raum lag weiter unten, war also tief unters Haus gegraben. Thomas erkannte sofort die Küche. Ein großes Feuer brannte im Herd. Man rollte gerade einen Wagen in die Mitte des Raumes, auf dem große Platten dampften, die durch mehrere Klappdeckel beliebig zu- und aufgedeckt werden konnten. Der Dampf dort unten ist sehr dicht. Und der Koch, der sich neben dieser rollenden Küche hält, dreht an Hebeln, öffnet die Hähne. Ja, es dampft majestätisch in goldenen Brocken. Aber was hier in den Kesseln kocht, ist zweifellos weniger wertvoll als dieser Dampf, dessen Wirbel, nachdem sie langsam aufgestiegen sind, nun in ein Rohr strömen, das in höhere Etagen hinaufführen muss. Thomas schloss die Augen. Sollte ich, dachte er, jetzt nicht besser nach Hause zurückgehen? Er verspürte einen großen Appetit und hatte plötzlich Angst, dass man endgültig vergessen hatte, ihm etwas zu servieren. Schritte wurden laut im Flur. Dann öffnete sich die Zimmertür heftig. Es war aber bereits zu spät, um zu springen. Beide Männer fielen um wie ein Klotz, und Thomas fand sich, halb erdrückt vom ungeheuren Körper seines Begleiters, am Boden wieder. Wie hatte er sich so kindisch benehmen können? Es war erschreckend. Vor ihm stand einer der Oberkellner, in jeder Hand eine Kaffeekanne, und schaute ihn mit tief ernstem Ausdruck an. Dieses Gebräu war heiß, und der Geruch, der von ihm ausging, schien sich im ganzen Raum zu verteilen. Thomas dachte nur noch daran, die Tasse an seine Lippen führen zu können. Ist das hier ein in den Untergeschossen zubereitetes Getränk? Aber die Flüssigkeit verbrannte ihn beinahe. Nicht nur die Hitze war es, die seine Kehle und das Innere angriff, es war der beißende Geruch, etwas Starkes und Ätzendes. Trotzdem trank er in einem Zuge aus, ließ nicht einmal den Bodensatz in der Tasse übrig. Kann ich noch eine zweite haben? Noch eine Tasse also? Fragte man zurück. Er bemerkte aber gar nicht die Unverschämtheit in dieser Frage, sondern schaute nur auf die Eingangstür, die immer noch leicht offen stand. Diese Tür war fast weiß. Einige Zeilen einer gleichmäßigen und sehr zierlichen Schrift waren darauf gezeichnet worden. Klein und schief stachen die Worte aufgefordert und Ordnung hervor. Der Rest war unleserlich, so als wäre nichts von Bedeutung daran. Thomas war aber anderer Meinung. Was steht denn dort drüben auf der Tür? Der Oberkellner richtete sich lebhaft auf und täuschte dann vor, die Zeilen zu entziffern, so als hätte er sie, was für eine Heuchelei, nicht schon immer auswendig gekannt. Was da steht? Da steht: Sie sind aufgefordert, gemäß den Bedingungen der Ordnung, das Personal hier nicht zu vergessen. Ja? Das Personal hier nicht zu vergessen. Wie bitte? Ist das möglich? Wie bitte? Thomas geht nicht so weit, den Vorleser zu beschuldigen, den Text verändert zu haben. Ist das dort nicht das Wort Ordnung? Doch indem dieser bestimmte Worte betont, kann der Oberkellner der Bekanntmachung einen ganz anderen Sinn geben. Und hat man nicht sogar das Wort aufgefordert unterstrichen? Danach begann ein Gerenne auf den Treppen, dann auch in den Gängen. Alle schienen einen Appell zu beantworten, den auch Thomas glaubte, gerade gehört zu haben. Betraf der Appell ihn? Jemand stieß die Tür zum Zimmer auf, und Thomas sah draußen im Flur ein junges Mädchen, das sich mühte, mit einem ans Stockende gebundenen Geschirrtuch Staub abzuschlagen. Sobald das junge Mädchen bemerkte, dass man es ansah, trat es ins Zimmer. »Wo gehen Sie denn hin?« »Zum Appell«, war die Antwort. »Und worin besteht der Appell?« »Man liest die Anweisungen, und dann hört man die Anordnungen an.« »Und Sie, Fräulein?« meinte Thomas mit heiterer Miene, »Sie haben es nicht nötig, die Anordnungen anzuhören?« Das junge Mädchen begann bei dieser Frage sorglos zu lachen. »Solche Anordnungen kommen nicht herunter, bis zu mir.« Sie zeigte dabei nach oben, auf den höher liegenden Teil des Hauses. »Und wer gibt also von dort die Anordnungen?« »Seltsame Frage«, sagte das junge Mädchen, das nun wieder mit seiner Arbeit beschäftigt schien. »Na sowas«, fügte sie noch hinzu. »Na sowas? Das schöne Bett! Schauen Sie doch mal!« Und blieb vor den beiden Bettgestellen stehen. »Na, das war ja eine richtige Schlacht!« Mit offensichtlicher Bestürzung betrachtete sie die blutigen Leintücher und beschädigten Matratzen. Sie stellte Besen und Eimer ab und brachte alles wieder in Ordnung. Thomas folgte ihr freudig mit dem Blick. »Sie sind lebhaft und jung. Sie haben, da bin ich mir sicher, großartige Fähigkeiten. Das Haus hier dürfte Ihnen offen stehen. Könnten Sie es mir in Ihren freien Stunden nicht zeigen?« Sie lachte wieder. »Warum sind Sie denn eingetreten? Haben Sie es nicht eingehend von außen betrachtet?« Was an ihr unangenehm war, war, dass sie augenblicklich verstand, was man meinte. »Sie kennen das Haus wohl noch nicht«, rief sie. Sie räumte Tassen und Untertassen auf dem Tisch weg, doch da Thomas sie an der Schürze gefasst und zu sich herangezogen hatte, bemerkte sie nun die Wunden des Gefangenen und stieß einen Schrei aus. »Ach, der arme Schatz!« »Der arme! Sehen Sie doch, in was für einem Zustand er ist!« Sie kam näher und untersuchte sein getrocknetes Blut, das eine dicke Kruste auf dem Rücken gebildet hatte. »Hat er denn überhaupt gegessen?« Im Flur fand sie eine Gamelle und füllte sie mit einem likörartig einladenden Gebräu. »Trink! Nein, trink doch!« Aber die Hand des jungen Mannes war zu grob. Er konnte die Flüssigkeit nur verteilen, und die Kleine musste beim Trinken helfen. Dennoch schien er zufrieden und brachte wie ein Kind diese Zufriedenheit zum Ausdruck. »Kennen Sie ihn?« »Er fragt mich, ob wir uns kennen«, sagte das junge Mädchen und wandte sich dabei an den Gefangenen. Die Bemerkung erheiterte beide, sie lachten. Doch der Gefangene lachte wohl eher, um das junge Mädchen nachzuahmen, und hörte auch als erster auf. »Verzeihen Sie mir, es gab ja gar nichts zu lachen. Ich sehe ihn heute zum ersten Mal.« Sie sammelte Besen, ihren Eimer und die Flaschen zusammen und trug alles zurück in den Flur. Von oben, über seinem Kopf, hörte Thomas wieder ohrenbetäubenden Lärm von Schritten, vermengt mit lauten und schrillen Stimmen. Frauenstimmen, hätte man meinen können. »Ist das hier das Treffen der Oberkellner?«, fragte Thomas. Das junge Mädchen beschränkte sich darauf, schlecht gelaunt mit den Schultern zu zucken, ohne dass man wissen konnte, ob es die Frage missbilligte oder ob sie das Treffen lächerlich fand. Sie gab ein kleines Zeichen und wollte gerade die Tür wieder schließen. »Halt, ich gehe mit Ihnen«, rief Thomas und stand so überstürzt auf, dass der Tisch dabei umfiel. Der Flur draußen war dunkel. Allerdings gewöhnten sich die Augen nach und nach daran, und man konnte nun auch das junge Mädchen erkennen. Sie stand ganz nah in einer Nische. »Wo fangen wir mit der Besichtigung an?« Sie nahm Thomas' Hand, wie um ihn zu führen, blieb dann in Wartehaltung stehen. »Warum verlor man so viel Zeit? Sollte irgendjemand zu Hilfe kommen?« Da Thomas die kleine, gepeinigt-fiebrige Hand noch immer in seiner spürte, lief er mit dem jungen Mädchen los, wobei auch der Gefangene mitgerissen wurde. Nach wenigen Schritten war der Flur durch eine Tür versperrt. Thomas suchte das Schloss. Seine Finger glitten über alle Unebenheiten im Holz, sie folgten allen Rillen, fanden aber nichts. Er drehte sich um, entschlossen vom jungen Mädchen eine Erklärung einzufordern. Sie hielt aber seinen Begleiter am Arm und beide lachten wieder. Barsch sprach er sie an. Sollten Sie nicht besser bei Ihrer Arbeit sein? Das junge Mädchen war nicht gekränkt. Sie drängte nur noch sanftmütiger an den Gefangenen und fragte dann zurück, ist man jemals mit der Arbeit fertig? Und lassen Sie doch die Tür. Man kann sie nur von der Straße her öffnen. Das ist Sache der Passanten. Und auch die Passanten haben ja ihre Beschäftigung. Von den oberen Etagen war neuer Lärm zu hören. Es schien, dass dieses Haus von Zeit zu Zeit wie ein Schläfer war, der versuchte aufzuwachen und dann nach einiger Bewegung doch wieder in Schlaf verfiel. Als man an der Tür von Thomas' früherem Zimmer vorbeikam, machte der Gefangene eine abrupte Bewegung, um dort wieder einzutreten. Nun aber, Dom, sagte das Mädchen. Geradeaus, Dom. Nur immer geradeaus. Thomas hatte gerade bemerkt, dass sie den Namen des jungen Mannes kannte. Ja, wir haben uns Namen gegeben. Vorhin, als sie das Türschloss untersuchten. Er nennt mich Bob und ich nenne ihn Dom. Wenn man jetzt diesem Weg weiterfolgte, das wusste Thomas, würden sie wieder an jene Tür des kleinen Malereizimmers stoßen und hätten somit wieder seinen Ausgangspunkt erreicht. War es wirklich das, was er jetzt wollte? Ich habe eine Botschaft für dich, Thomas. Willst du da im Zimmer auf mich warten, während ich die Arbeit hier zu Ende bringe, oder ziehst du es vor, mir zu folgen? Ich begleite dich. Thomas war entzückt von der Einladung. Wie hast du denn meinen Namen erfahren? Barb lächelte ein wenig verlegen. Ich habe dein Gemälde gesehen. Jeden Morgen gehe ich in den Empfangssaal. Und da der Kellner ein Jugendfreund ist, zeigt er mir heimlich die Porträts der Neuankömmlinge. Das ist zwar ausdrücklich verboten, und er würde streng bestraft werden, wenn man es entdeckt. Aber hier ist so viel Unordnung, dass es keiner merken wird. Die Gemälde sind im Übrigen nicht alle der Betrachtung wert. Deines ist aber gelungen. So, jetzt ans Werk. Barb öffnete alle Türen, wobei sie atemlos hineinrannte. Thomas folgte zögernd. War hier denn jemand? Er warf Barb einen fragenden Blick zu. Und sie zeigte auf einen Mann, der im Bett lag und schlief, den Kopf fast vollständig unter Decken. Sein weit geöffneter Mund war aber sichtbar. Das junge Mädchen ging in eine Ecke und zog dort den kleinen Vorhang hoch, der ein Porträt verbarg. Sie betrachteten es, wobei sich Thomas über ihre Schulter beugte. Es war eher die Vergrößerung einer Fotografie, die mehrmals retuschiert worden war. Man sah einen jungen Mann, der einem jungen Mädchen entgegenlief, das aus der Ferne mit dem Schal winkte. Ihre Gestalt war grob mit einem Stift übermalt worden. Der Maler hatte es auch für richtig befunden, einen riesigen Strauß roter Hortensien zwischen die Hände des jungen Mannes zu stecken, wohl um die Fotografie zu verschönern. Er hat sie verändert. Pflegst du ihn? Barb bejahte zunächst mit den Augen. Dann, ohne auf ihr Bejahen zurückzukommen, fügte sie hinzu. Er braucht keine Pflege. Es ist nicht so, dass die Kranken hier sehr anspruchsvoll sind. Von dem Moment an, da sie krank werden, haben sie nichts mehr zu verlangen und man lässt sie nach ihrem Gutdünken verfahren. Aber wie du siehst, kann man nie wissen, welche Wendung es nimmt. Sobald jemand als krank eingeschrieben ist, nähe ich solch ein Blatt ans Hemd, von dem er sich nicht mehr trennen darf. Er hat es Tag und Nacht bei der Hand. Er betrachtet es, er berührt es. Was wünscht man mehr? Sie zeigte mit dem Finger auf ein zerknittertes Blatt Papier, das am groben Wams des Alten festgesteckt war. Dieses Blatt war wohlgemerkt weiß. Barb hatte einen Stift aus ihrer Tasche gezogen, den berühmten Stift, dessen sie sich wohl bediente, um solche Zettel zu schreiben. Sie vergnügte sich, indem sie die Spitze befeuchtete, um mit einem schwarzen Strich die Umrisse von Doms Tätowierung zu markieren. Obgleich eine solche Berührung ihn quälen musste, das Fleisch sah immer noch wund aus, neigte der Gefangene dümmlich den Kopf und war erst zufrieden, als die Miene die tausend Details der Zeichnung wiedergefunden hatte. Barb wurde ganz rot im Gesicht und bekam glänzende Augen. Thomas verließ den Raum enttäuscht und verschloss leise die Tür hinter sich. Er kam an seinem alten Zimmer vorbei, dessen Tür jetzt aber verriegelt war. Von innen vernahm er das Geräusch von Stimmen. Wahrscheinlich wurde dort über sein Verschwinden diskutiert. Nach einigen Schritten, es schien, dass ihm solch kurze Erholung viel Kraft gegeben hätte, kam er ans Ende des Ganges und befand sich erneut vor dieser Tür, die er bereits vorhin aufmerksam untersucht hatte. Die Bretter waren erst kürzlich zugeschnitten worden und man roch den Duft des Harzes, das heruntergeflossen war, als wäre der Baum, selbst nachdem er abgesägt worden war, weiter gewachsen. Dabei war das Holz so glatt, als wäre es durch lange Abnutzung poliert worden. Seine Hand konnte darüber gleiten, ohne dass die geringste Kerbe spürbar wurde. Sobald Thomas sich überzeugt hatte, dass weder Riegel noch Schloss zu finden waren, trat er grob mit dem Fuß gegen das Paneel. Zu seiner großen Überraschung bekam er sofort Antwort. »Wer sind Sie?« schrie eine herrische Stimme auf der anderen Seite. »Was wollen Sie?« »Ich bin der neue Mieter.« »Sie haben sich im Weg geirrt.« Die Tür wurde geöffnet. »Sie haben sich im Weg geirrt«, sagte ein Mann, der hinter dieser Tür am unteren Absatz einer Treppe stand, den Kopf mit einer dicken Kapuze umhüllt. War das wieder der Wächter? Wäre die kleine Vortreppe hier nicht ein wenig anders verlaufen, dann hätte man beide Eingänge zum Haus auch verwechseln können. Thomas hatte zunächst geglaubt, dass ihn das Dienstmädchen getäuscht hätte, denn wenn man diese Schwelle überschritt, stand man gar nicht auf der Straße. »Der Weg hier geht nach oben ins Dachgeschoss. Die andere Treppe da drüben führt hinunter zu den Untergeschossen.« Er zog Dom mit sich und setzte den Fuß auf die erste Stufe. Er erwartete nun, brutal gepackt und vielleicht in die Leere geworfen zu werden. Aber ohne sich umzudrehen, übernahm der Wächter wieder seine Wache und schob die Kapuze über die Augen. Thomas musste nur noch hochsteigen. Oben angekommen, stieß er das Fenster auf und trat ein. Ein großer Saal, der wohl die ganze Breite des Hauses einnahm. Er ist ein Fremder? Er hat das Haus aus Versehen betreten. Saal. Verstehen Sie? Müsste also nicht ganz unten auf der Straße laufen. Zwei Reihen von Menschen versuchten näher zur Mitte zu kommen, versperrten rechts und links den Durchgang und bildeten dabei eine Art Halbkreis. Die Anzahl von Mietern, die sich in beide Schlangen einreihen wollten, schien sehr groß zu sein. Ein Zeichen, dass ihm jemand ein Zeichen gab. Was wünscht er? Nur für einen Augenblick wollte er hier bleiben. Doch genau das Gespräch. Doch nur spielen seine Lage. Doch nur seine Lage gab schwierig. Niemand sprach laut, bemühte sich sogar zu flüstern. Aber der geringste Atemzug verwandelte sich in Höllenlärm. Unten auf der Straße vorbei, als jemand ein Zeichen gab. Und wurde zum Gebrüll, das von einer Ecke des Raumes zur anderen wogte. Es war allerdings kein richtiges Gewühl. Im Gegenteil, alles war einer gründlichen Ordnung gemäß geregelt. Sogar diejenigen, die keinen vorbestimmten Platz hatten und weit von den Gruppen entfernt umherirrten, folgten einem Plan. Das Haus aus Versehen. Saal. Verstehen Sie? Müsste also nicht ganz unten auf der Straße laufen. Ruhe! Schrie jemand, der nahe am Fenster stand. War das an Thomas gerichtet? Jemand näherte sich und murmelte: Was wollen Sie denn hier? Thomas musste zurückweichen, um besser zu verstehen, was man ihm sagen wollte. Spielen, antwortete er und wurde schweigend gemustert. Das Ergebnis dieser Musterung fiel wohl ungünstig aus, denn der andere schüttelte den Kopf und entfernte sich wieder. Thomas lief ihm hinterher. Ich bin mit einer Botschaft betraut. Ich durchquere den Raum nur. Jemand schrie, pst. Jedenfalls hatte der Eingriff ein Ergebnis. Sein Gesprächspartner nahm seine erste Antwort wieder auf und ließ sie im Saal widerhallen. Spielen, sagte er. Natürlich. Warum sollten Sie nicht spielen? Und versuchte sich danach wieder in einer der Schlangen zu verlieren. Der Saal war riesig und so voll, dass kein Teilnehmer an diesen Paraden überhaupt noch einen Schritt vorwärts machen konnte. Thomas fragte sich, ob der Saal wegen solcher Hindernisse überhaupt noch durchquert werden könne, zuckte dann aber zusammen, als ein Mann, der auf einen Stuhl gestiegen war, nun Ruhe einforderte. Man löschte den großen Kronleuchter aus und der Saal fiel in erstickende Dunkelheit. Thomas horcht. Er vernimmt tiefen, scharfen, ungewohnten Lärm. Den Lärm eines Rades, das sich langsam dreht, das offenbar unaufhörlich von der Hand, die es in Bewegung versetzt hat, zurückgehalten wird. Dem es aber doch gelingt, ihr zu entkommen und diese Umdrehungen zu vollenden. Endlich hält das Rad an. Das ist ein Irrtum, schreien mehrere Stimmen. Wir werden uns beschweren. Der Kronleuchter wird erneut entzündet. Man sieht, die Schlangen haben sich aufgelöst. Die Menge drängt sich nun um die Pulte. Diejenigen, die entlang der Wand dahinter sitzen, scheinen über alle anderen zu befehligen. Alles ist verändert im Saal. Ja, auch Thomas fand sich neben dem Mann wieder, der ihn gerade angesprochen hatte. Er betrachtete schüchtern, wie dieser sich zu Dom herüberneigte und lächelnd murmelte, »Mir hat einfach das Glück gefehlt.« »Was hat Ihnen gefehlt? Welches Glück denn?« »Ach, verwenden Sie nicht das Wort Glück. Sagen Sie es, sagen Sie, was Sie wollen. Es ist ein Wort, das ich ungern aus einem anderen Mund höre.« Sein Lächeln milderte den unangenehmen Charakter dieser Bemerkungen, doch seine Stirn runzelte sich. Er biss sich auf die Lippen und konnte die Nervosität nicht verbergen. »Was geschieht hier?« sagte Thomas. »Was geschieht denn?« wiederholte er irritiert. »Ich habe keinerlei Lust, mich zu verspäten«, sagte er. »Ich möchte den Saal lediglich durchqueren.« Der Mann gab sich einverstanden, sagte dann aber, »Machen Sie nicht einen Fehler? Am Anfang täuscht man sich fast immer. Man glaubt, dass man nur den Wunsch hätte, zu gehen, so schnell wie möglich weiterzugehen. Doch die Wahrheit sieht dann ganz anders aus.« Es machte dennoch den Anschein, dass er vorhatte, sich seinem Anliegen zu widmen. Er fasste Dom am Arm und alle drei versuchten, sich einen Weg durch die Menge zu bahnen. Sie waren nicht mehr so kompakt. Stellenweise schien sie fast spärlich. »Platz da!« Der Begleiter hatte mehrmals geschrien, Platz! Platz fürs Personal! Platz für das Personal! Und dabei in die Hände geklatscht, ohne aber eine Antwort zu erhalten. Sehen Sie, jetzt sind wir angekommen. Dieser Ort ist der finsterste im Raum. Man sieht nichts mehr. Thomas stolpert gegen die Kante eines großen Beckens. Vom Platz neben ihm kommt Geflüster und aus der anderen Ecke dichter Dampf, den der schwache Strahl einer Lampe nicht zu durchdringen vermag. Thomas neigt sich nach vorn. Tief in einem Hohlraum unten ein Rad, das sich langsam und leise auf seiner Eisenachse dreht. Da spielt man also. Das Rad scheint halb in dieser Grube vergraben worden zu sein. Man hat alte Papiere, allerlei Abfälle hineingeworfen. Da spielte man also. Um besser beobachten zu können, wie alles funktionierte, ging Thomas in die Hocke. Die Maschine war in großer Tiefe angebracht worden. Einige Meter konnten zwischen dem Apparat und dem Boden hier liegen, und manchmal schien es, dass der Blick, um ihn überhaupt zu erreichen, wahrhaft einen Abgrund durchdringen musste. Als ihm jemand ein Zeichen gab. Diese Maschine gefällt Ihnen zweifellos nicht, oder? Warum denn nicht? Thomas wollte sich aber nicht umdrehen, denn er hatte gerade durch die Speichen des Rades eine Kugel entdeckt, die mit voller Geschwindigkeit losgeschleudert worden war. Die Kugel folgt mal dem Radkranz, mal einer der Speichen. Sie springt dabei über einige Wucherungen des Holzes. Als Thomas die Kugel bemerkt, glaubt er, ein Glücksspiel zu erkennen. Ja, diese Maschine macht ganz den Anschein. Ja, abgesehen vom einfachen Charakter, der Plumpheit ihres Räderwerks, sieht sie den Maschinen zum Verwechseln ähnlich, die Thomas einst in den Städten bewundert hatte. Das Rad hört auf, sich zu drehen. Die Kugel macht noch einige Runden. Hat aber an Schwung verloren. Noch bevor die Kugel zum Liegen gekommen war, hob Thomas den Kopf. Welch unangenehme Enttäuschung. Dom starrte gerade mit abwesender Miene in einen Spiegel, den man über dem Graben am Kronleuchter aufgehängt hatte und wo sich das Bild des Rades spiegelte. Dieses Licht erhellte auch einen der Tische und Papiere, die darauf ausgebreitet waren. Alles andere lag im Schatten. Eins von den Dokumenten zog die Aufmerksamkeit an. Ein großes, transparentes Blatt. Dort war der Plan des Hauses grob aufgezeichnet. Der Angestellte verfolgte mit seinem Finger eine mit roter Tinte gezogene Linie, die durch den Vorraum und einen Gang verlief, vor einem Zimmer anhielt und sich schließlich in einem Labyrinth unterschiedlicher Linien verlor. Die Strecke führte nirgendwo hin. Der Plan selbst war offenbar unterbrochen worden. Die anderen Teile des Hauses, in die diese rote Linie nicht mehr vordrang, waren von einem grauen Schatten bedeckt. Nachdem der Angestellte nun lange nachgedacht hatte, ihm diese Arbeit aber keinerlei Befriedigung zu verschaffen schien, richtete er sich langsam auf und versuchte die Frage zu erhellen, eine sehr schwerwiegende Frage, wie dieser neue Mieter überhaupt bis hierher hatte gelangen können. Schließlich schob er den Tisch zurück, stand auf und ging. Als er weg war, warfen sich 10 Personen auf die Papiere, die sie wahllos packten und so schnell es ging zu den Pulten trugen, die entlang der Wände aufgestellt waren. Auch Thomas kam nach einem kleinen Umweg dort an. Ein kleiner und dürrer Mann hatte sich an seinen Arm geklammert. Nicht um Halt zu finden, sondern um ihn durch diese Berührung spüren zu lassen, dass er gleiches Recht auf diesen Raum und die Luft hier hatte. »Was wollen Sie denn?« sagte Thomas zu ihm. »Und Sie? Was wollen Sie?« »Ich? Ich bin ein Fremder.« »Ah, dann sind Sie also nicht von hier.« Aber noch bevor er sich in einen anderen Teil der Menge warf, drehte er sich mit Mühe zurück, um zu rufen, darüber sprechen wir noch. Und zwar dann, wenn Sie kein Fremder mehr sind. Von einem seiner Nachbarn wurde Thomas gerade heftig angestarrt. Was wünschen Sie eigentlich, wenn Sie gar nicht von hier sind? Aber was er wünschte, das ging nur Thomas etwas an. Er sagte seinerseits nur, zum Schreibtisch zu kommen. Das brachte eine Person zum Lachen, die sich bereits nahe am Pult befand. Alle anderen aber, die um ihn herumstanden, schüttelten den Kopf. Sie wissen genau, dass Gespräche verboten sind. Was ist denn nicht verboten? Auch die Spiele sind ja untersagt. Man schlug nun mehrmals aufs Pult. Der Lärm schien von einem äußerst fernen Ort zu kommen, obwohl zwischen Thomas und dem Schreibtisch nur einige Reihen lagen. Das also ist der Moment, da man schweigen muss, sagte einer seiner Nebenmänner. Was geschieht denn nun? Jeder schaute leidenschaftlich zum Pult hinüber und stellte sich auf die Zehenspitzen. Oben sah man einen Mann von schwächlicher Verfassung, der mit der Lupe mehrere Blätter Papier untersuchte. Jemand sagte, das ist einer seiner guten Tage. Ja, antwortete Thomas skeptisch. Thank you. Thomas ihn beobachtete, hörte er einen Namen rufen. War das nicht sein Name? Zunächst war er nicht sicher, eingeladen worden zu sein, hob aber doch den Arm als Zeichen des Gehorsams. Aber auch alle anderen hoben die Arme. Der Angestellte am Pult hob ebenfalls beide Hände, wohl um alle Bittsteller nun lächerlich zu machen. Man hat sie gerufen. Worauf warten Sie denn? Alle, die gewonnen haben, sind bereits weg. Die anderen können erst in letzter Minute bestimmt werden. Der Angestellte bestimmt ja nur Personen, deren Gesichter er kennt. Sie haben also gar keine Chance. Thomas hörte nur mit halbem Ohr zu. Es ist also dieser Angestellte hier, der die Gewinner bestimmt? Nein, die Namen der Gewinner sind auf Dokumenten vermerkt. Der Angestellte begnügt sich damit, diejenigen zu identifizieren, die gewinnen. So gehorcht er dem, was geschrieben steht. Beim Rest aber ist er frei. Das erklärt alles, sagte Thomas nur, um der Unterhaltung ein Ende zu setzen. Nicht zu gewinnen bedeutet nichts. Es ist nur ein vorübergehendes Scheitern. Alle Chancen bleiben bestehen. Was man aber vermeiden muss, ist zu verlieren. Jetzt kam wieder große Unruhe auf, die wohl von der Vertreibung der Leute in den ersten Reihen hervorgerufen wurde. Dom wurde so heftig mitgerissen, dass beinahe die Kette zerbrochen wäre. Auch Thomas spürte die Nachwirkungen am ganzen Körper. Ohrenbetäubender Lärm erscholl an seinem Ohr. Man hat sie gerufen. Worauf warten Sie denn? Der Angestellte hat ihren Namen ausgesprochen. Es war nun, als wäre der Schutzwall, hinter dem Thomas gefangen war, eingestürzt. Plötzlich sah er klar. Der Raum war nun frei. Mit großen Schritten hatte er den Schreibtisch erreicht. Ein wunderschönes Pult war es, aus schwarzem Holz. Es schien direkt aus der Fabrik zu kommen. Man konnte einen Mann erkennen, der oben auf dem Podest stand und ein großes weißes Blatt in der Hand hielt. Darunter waren die Worte »Ich bin gerecht« eingeritzt. Nun schlug der Angestellte mehrmals auf die Pultfläche, um die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen. Und nachdem er seine Lupe aus der Tasche gezogen hatte, betrachtete er abwechselnd mal Thomas, mal Dom. So, als würde es sich dabei um ein unentzifferbares Manuskript handeln. Ich kenne Ihr Gesicht nicht. Würde man sie fortschicken? Überstürzt legte Thomas sein Ansuchen bezüglich des Grundrisses dar. Ah, der berühmte Grundriss. Der Angestellte richtete zerstreut seinen Blick auf Thomas, geleitet, wie es schien, von der Hoffnung, ihn dann nie mehr wiedersehen zu müssen. Ich bin ein alter Angestellter. Ich bin es, an dem man sich für die Auskünfte wendet. Wenn Sie jemals eine Erklärung brauchen, dann kommen Sie zu mir. Wir geben hier alle Erläuterungen über die Gepflogenheiten des Hauses, die man wünscht. Sie sind nicht sehr umgänglich, bemerkte Thomas, ohne sich auf seine Worte einzulassen. Das ist ein Irrtum. Der Angestellte lachte laut. Sie müssen mich nur auf die Probe stellen, wenn Sie das für nützlich halten. Und fuhr sanft mit der Hand über die Papiere neben sich. Was auch immer Sie mich fragen können, ich werde Ihnen Auskunft erteilen. Alle Fälle sind vorgesehen. Wir haben auf alles eine Antwort. Alle Fälle sind vorgesehen. Thomas wollte aber keine vorgefertigten Antworten. Er drehte sich in Richtung Saal, der inzwischen zu 3/4 leer geworden war, und sagte dabei, »Es gibt, soweit ich sehe, viele Leute, die Informationen benötigen, und es gibt wenige, die welche erhalten.« »Bloßer Schein«, sagte der Mann und fügte hinzu, »Alle glauben, dass sie etwas zu fragen hätten. Sie sind von 10 Fragen gedrängt. Alles wollen sie erhellen. Wir stehen hier zur Verfügung, um zu antworten. Wir gehen sogar so weit in der Liebenswürdigkeit, die Fragen an Ihrer Stelle selbst auszusprechen. Glauben Sie, dass Sie daraus irgendeinen Nutzen ziehen? Nein. Nein. Einmal hier wollen Sie nichts mehr hören und betrachten uns, als wären wir bereit, Ihnen die Augen auszureißen. Thomas wandte sich abrupt ab und betrachtete prüfend den Raum. Das ist doch ein Spielsaal, sagte er bekräftigend. Tatsächlich bezeichnet man ihn üblicherweise mit diesem Namen. Ist es nicht sein wahrer Name? Doch, durchaus. Wenn wir unter uns sind, meine Kollegen und ich, nennen wir ihn den großen Saal. Weil es für uns keinen größeren und schöneren gibt. Eine im Übrigen unzulängliche Meinung, denn alle Räume des Hauses sind bemerkenswert. Allerdings ist es ein Spielsaal, merkte Thomas an. Was sollte er denn anderes sein? Genügt der Apparat Ihnen nicht? Sie würden zweifellos wollen, fügte er ängstlich hinzu, dass man noch andere Maschinen und andere Spieltische einrichtet. Das wäre aber ein nutzloser Wunsch. Reformen werden hier nicht zugelassen. Sie beunruhigen sich zu Unrecht. Ich habe nicht die Absicht, Veränderungen zu verlangen. Aber ich bin überrascht, dass mein Vorhaben, hier einige Verbesserungen beizutragen, für Sie so unangenehm scheint. Der Angestellte schüttelte traurig den Kopf. Sie wissen vieles noch nicht. Sie sind erst kurze Zeit im Haus. Wie könnten Sie an Diskussionen teilnehmen, für die sich allein die Ältesten von uns interessieren? Wenn Sie erlauben, möchte ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen. Doch sie ist sehr indiskret. Der Angestellte antwortete nichts. Genau das dachte ich mir, sagte Thomas. Sind Sie denn verpflichtet, mir zu antworten? Ja, aber ich bin nicht verpflichtet, Ihre Beleidigungen zu ertragen. Denken Sie daran, dass ich der älteste Angestellte des Hauses bin. Wurde Ihnen nicht gesagt, dass ich mich an diesem Schreibtisch sehen lasse, obwohl die öffentliche Sitzung beendet ist? Obwohl die anderen Angestellten so geübt und geschickt sie sind, nicht der Müdigkeit haben widerstehen können und nicht einmal mehr eine Stimme haben, um sich Gehör zu verschaffen, während ich vor ihnen stehe, vor ihnen, die sie ihre Augen starr auf mein Gesicht richten, als wollten sie mir Geheimnisse entreißen. Das wäre wirklich der Höhepunkt der Dreistigkeit, zu versuchen, mich für ihre Unwissenheit verantwortlich zu machen. Nein. Ich verstecke nichts vor Ihnen. Gut, sagte Thomas. Worum geht es also hier? Der Angestellte schaute ihn irritiert an. Es ist eine sehr einfache Geschichte. Einst war der Saal, in dem Sie sich befinden, kein Spielsaal. Er war gänzlich unseren Diensten vorbehalten. Man kam hierher, um sich zu informieren, um die mit Auskünften ausgestatteten Angestellten zu betrachten, um die Luft zu atmen. Das genügte den meisten Bittstellern. Doch eines Tages haben wir den Befehl erhalten, einen Zufallsapparat aufzustellen und unsere Pulte in Spieltische umzuformen. Wer hatte den Befehl gegeben? Das haben wir nicht wissen können. War es ein Fehler, dass man eine solche Veränderung angeordnet hat? Darüber kann man endlos diskutieren. Denn es ist durchaus wahr, dass der Saal seinen guten Ruf verloren hatte und dass der Weg, der dorthin führte, verblasst war. Das Leben ist nun zurückgekehrt. Der Saal zieht sogar die an, die seinen Charakter nicht kennen, wie Sie. Wie Sie. Wir haben die Gewohnheit zu sprechen wiedergefunden und wir ertragen den Anblick der Gesichter, obgleich wir weit von der Widerstandskraft entfernt sind, die wir einst an den Tag legten und die Jüngsten von uns am Ende jeder Versammlung beinahe bewusstlos sind. Es war der Auskunftssaal. Man konnte sich sogar sagen, das ist es, was wir damals unter uns behaupteten, dass wenn niemand mehr dorthin käme, dann weil niemand mehr kommen musste. Weil er so gut seinen Zweck erfüllte, dass es ausreichte, dass er da war, damit das Haus seinen Teil des Lichtes habe und damit die Mieter, anstatt in der Finsternis der Unwissenheit zu tappen, angemessen zusammenleben konnten. All das stellte dieser Saal dar, der große Saal. All das hat er verloren. Und wir selbst, unsere anscheinend bessere Situation, ist sie nicht in Wirklichkeit 100-mal schlimmer? Der Angestellte, der stehen geblieben war, setzte sich langsam, als wären die Worte von einem anderen gesprochen worden und als hätte er respektvoll das Ende dieser Rede abgewartet, um sich zu setzen. Der Saal war nun leer. Die Dunkelheit war hereingebrochen, obgleich im hinteren Teil noch ein feiner Lichtstrahl den Spiegel erhellte, in dem die Maschine sich widerspiegelte. Ich bin sehr dankbar für die Erklärungen, die Sie mir gegeben haben. Wie könnte ich eine solche Gunstbezeigung nicht zu schätzen wissen? Doch trotz des Interesses, das ich daran zeigte, kann ich nicht verbergen, dass ich enttäuscht bin. Ich bin vollständig desillusioniert. Und warum? Fragte hochmütig der Angestellte. Nun, sagte Thomas, ist nicht alles klar? Thomas sagt, ich bin hergekommen, um mich über die Gebräuche des Hauses zu erkundigen. Seine Ordnung. Konnte ich einen besseren Ort wählen? Ich wollte die Formalitäten kennen, die eingehalten werden müssen. Sie sind bewundernswert kompetent. Sie sind über alle Gepflogenheiten im Bilde und Sie nehmen sich Ihre Aufgabe zu Herzen. Einem der Fenster? Man kann nicht besser träumen. Man kann nicht besser träumen. Noch als eine Tür zum helleren Vorraum aufschlug. Thomas sagt, unglücklicherweise ist es ein Traum, denn all das gehört der Vergangenheit an. Was er gemeint sei. Unglücklicherweise habe ich nun verstanden, dass ich mich, indem ich hierher kam, geirrt habe. Ich habe also einen Fehler begangen. Mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Das ist ein Irrtum, sagte der Angestellte plötzlich. Ein Irrtum? Was habe ich denn zu sehen vergessen? Fragte Thomas. Den Saal, antwortete der Angestellte sanft. Dem Anschein nach ist alles genau, wie Sie es gezeigt haben. Der Saal hat sich verändert und es gibt nichts mehr in ihm, was seiner einstigen Bestimmung entspricht. Es ist nicht mehr der gleiche Raum und wir sind nicht mehr die gleichen Menschen. In einem Sinne haben Sie also recht. Sie haben vielleicht sogar mehr Recht, als Sie glauben, da Sie in Wahrheit 1000 Meilen von diesem Saal entfernt sind und niemals in ihm sein werden. Wie soll man Ihnen das erklären? Nehmen Sie zum Beispiel unsere Arbeit. Die Maschine scheint also alles zu leiten. Aber ist das wirklich so? Nein, es verhält sich ganz anders. Anders? Denn die Maschine, dieser verfluchte Apparat, ist selbst in den Dienst unseres Büros gestellt worden. Und sie ist das hauptsächliche Arbeitswerkzeug geworden. An irgendeinem Tag, an irgendeinem Moment schiebt jemand das Rad an und setzt es in Bewegung. Von außen gibt es nichts an diesen Dokumenten zu beanstanden. Man hat sie lesbar verfasst und jeder Name entspricht einer Nummer. Doch sobald wir die Augen darauf werfen, sehen wir, was sie sind. Eintöniger Papierkram, der unbedeutend bleibt, solange wir ihn nicht entziffert haben. Schauen Sie ihn an, sagte der Angestellte und zeigte dabei ein großes weißes Blatt, worauf einige Namen geschrieben waren. Schauen Sie ihn an. Thomas konnte sie nur von Weitem mustern. Der Angestellte erlaubte ihm nicht, sich zu nähern. Es ist eine Schrift ohne Eleganz. Nachdem man sie gelesen hat, wird man sich der ungeheuren Arbeit bewusst, die zu tun bleibt. Welcher Arbeit denn? Ich habe nichts vor Ihnen zu verbergen, aber ich kann Sie dennoch nicht in unsere Methoden einweihen. Was geschieht, ist vollkommen klar. Die Maschine braucht kompetente und autorisierte Menschen, die den Urteilsspruch interpretieren oder, wie wir sagen, die ihn umschreiben. Das Publikum muss sich also an uns wenden und jeder geht an unseren Schreibtischen vorbei in der Hoffnung, dass unser Blick ihn aufklären wird. Thomas entfernte sich einige Schritte. Der Saal erschien ihm groß und schön und es musste wohl angenehm sein, ihn zu durchqueren. Ich danke Ihnen. Ihre Erklärungen haben mich aufgeklärt. Es waren eher die Angestellten, die ihn enttäuschten. Und er konnte es kaum erwarten zu gehen, zumindest bis zum äußersten Ende des Saales. Die Finsternis allein hinderte ihn daran. Thomas geht mit langsamen Schritten los. Die Dunkelheit nimmt jetzt beinahe den ganzen Saal ein. Sie dürfen nicht allzu schnell über meine Worte urteilen. Fürchten Sie nicht, mich zu ermüden. Von Zeit zu Zeit glaubt man, einen Lichtschein weit von ihm entfernt leuchten zu sehen. Doch die Finsternis ist deshalb nicht weniger groß. Wo sind wir jetzt? Ist der Mittelpunkt des Raumes wieder erreicht? Zeigen die Fenster zur Straße? Wo sind wir jetzt? Aber es gibt keine Fenster. Wohin gingen sie denn? Wohin? Wohin? Es braucht keine Antwort. Die Dunkelheit macht sie überflüssig. Gehen Sie nicht, sagte der Angestellte. Doch, sagte Thomas. Im Übrigen hätte ich auch gar nicht das Recht zu bleiben. Ich gehe. Na gut, dann gehen Sie. Von dieser plötzlichen Veränderung des Tones gepackt, drehte Thomas sich um und fasste den Mann am Arm. »Wer sind Sie?« Er schrie beinahe und schüttelte ihn heftig. Er vernahm aber nur das Geräusch von Ketten, die ihn an Dom banden. Ja, es war Dom, der neben ihm stand. Der Angestellte war bereits gegangen. Aminadab von Maurice Blanchot, erster Teil. Aus dem Französischen von Marco Gutjahr. Thomas, Manuel Harder. Barb, Bibiana Beglau. Alter Spieler, Wolfram Koch. Und als Erzähler, Jens Harzer. In weiteren Rollen, Johannes Silberschneider, Franz Petzold, Manfred Zapatka, Dimitri Schad und Jan Bülow. Ton und Technik Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Regieassistenz Lena Demke. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Dramaturgie Christine Grimm. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.